Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, schon wieder zu spät, denn es ist Samstag, der Samstag nach dem ersten Freitag im März. Damit sind wir bei unserer 6. Podcast-Folge angekommen und sind ganz stolz, schon ein halbes Jahr Dünnsinn in die Welt zu verbreiten. Ach, das ist kein Dünnsinn. Unser Thema heute ist Do It Yourself. Und wir befinden uns beim Heiter Scheitern Podcast. Das habe ich schon gesagt. Genau. Ich bin Joke. Ich bin Steff. Ich bin Marleen. Wir trinken Tee und zwar Druidendruck. Wow. Ja, weil wir ja mal wieder nicht abends, Freitagabends podcasten, sondern Samstagnachmittag. Diesmal, weil ich gestern krank war. Ja. Und mich nicht in der Lage gefühlt habe, sinnvolles Zeug von mir zu geben. Ich weiß nicht, ob das heute gelingt, aber kann sein, dass ich heute ein bisschen weniger spreche als sonst. Aber besser als gar nicht. Ja. Werden wir ja sehen. Warum haben wir das Thema gewählt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendjemand meinte, das wäre vielleicht ein ganz schönes Thema. Also wir sind, also vorweg, wir sind gerade offensichtlich in so einer Extended DIY-Phase. Damit passen wir offensichtlich auch ganz gut in den einen derzeitigen Trend, dass man jetzt alles selbst machen muss. Das stimmt, ja. Also wir haben zum Beispiel gerade heute haben wir das Missy Magazin Nummer 2 erworben und auch sofort quer gelesen. Da ist ja auch immer eine DIY-Strecke drin. Und die letzte Ausgabe des Missy Magazins hat bei uns dazu geführt, dass man eine unglaubliche Tierchenproduktion angefangen hat. Das kann man im Missy Magazin nachlesen. Was die Tierchen sind, ne? Hätten wir vielleicht verlinken. Naja, es war ja noch irgendwie anders eigentlich. Also es war ja so, dass ich Joke einen Schal zu Weihnachten gestrickt habe. Wollen wir das der heterosexuelle Schal? Genau, ich habe einen heterosexuellen Schal gestrickt zu Weihnachten. Ich habe mich sehr gefreut. Genau, die genauere Geschichte um diesen heterosexuellen Schal, die würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Nee. Ich hatte überlegt, wir könnten daraus dann so eine Frage vielleicht auch gestalten. Ach so. Ah ja, gut, dann machen wir das später. Genau. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich nach, ich glaube, fast 10 Jahren wieder die Stricknadeln in die Hand genommen habe. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die das blind können. Ich kann auch nur rechts und links. Jedenfalls konnte ich es mal, als ich mir dann irgendwann mal vor 6, 7, 8 Jahren so Stulpen gestrickt habe, die aber nicht rund gestrickt gewesen sind, sondern so Lappen, die man dann zusammengenäht hat, weil ich lange Busfahrten hatte. Stricklappen. Und, ja, so Stricklappen, genau. Also es war wirklich, also ich bin wirklich nicht diejenige, die irgendwie so wahnsinnig viel mit so Häkeln konnte ich gar nicht zu tun hatte oder sowas, aber irgendwie hatte ich mir dann in den Kopf gesetzt, dass Joka einen heterosexuellen Schal zu Weihnachten bekommt und deswegen hatte ich dann plötzlich habe ich angefangen zu stricken und habe diesen Schal gestrickt und im Zuge dessen dann irgendwie plötzlich dann gemerkt, dass das ja auch irgendwie ganz, ganz nett ist, so Sachen herzustellen. Und habe dann das Tierchen, was eben in der ersten Missy-Ausgabe erklärt wird, wie das geht, irgendwie, habe das dann gehäkelt, weil ich dann nämlich Juka hat mir dann Häkeln beigebracht und das kann ich nicht. Genau, und dann wollte ich irgendwas häkeln, weil es halt blöd ist, einfach nur so vor sich hin zu häkeln. Und dann habe ich dieses Tierchen gehäkelt und dann habe ich mehrere Tierchen gehäkelt und dann habe ich irgendwann noch mal ein Tierchen gestrickt und jetzt stricke ich noch eins. Das ist aber noch voll geheim eigentlich. Weil es ein geheimes Tierchen ist. Genau, weil es nämlich geheim ist, für wen ist es nämlich schon für jemanden. Und ich darf jetzt hast du das in einem öffentlichen Podcast gesagt. Ja, aber ist das noch nicht, ist nicht es, ja, müssen wir, naja, aber es wird ja fast erstens hören wir über diesen Podcast und zweitens... Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und zweitens wird hoffentlich das dann auch bald fertig sein. Und außerdem habe ich ja nicht gesagt, für wen es ist. Stimmt. Außer, dass ich eins stricke. Nur wir wissen Bescheid. Und im Zuge dessen habe ich auch noch stricken gelernt. Genau, dann habe ich auch noch Steff stricken beigebracht. Ich habe noch nicht stricken gelernt. Dafür kann ich häkeln und zwar normale Häkelmaschen und Stäbchenmaschen. In beliebiger Länge kann ich hier. Wobei ich ja sagen würde, dass der DIY, dass das ja noch ein bisschen weiter geht, ne? Also, weil ich ja auch nicht nur, also man muss dazu sagen, dass ja schon das bei Joko und mir schon seit Anfang an so eine Tradition gewesen ist, dass wir uns immer, wenn wir uns so schenken, Sachen schenken, dass wir die selber machen. Irgendwie. Oder das finde ich auch total nett. Ja, das mag ich auch total gerne. Ich finde es auch schön, selbstgemachte Sachen zu verschenken. Zumal die Sachen, die ich schön finde und die Geld kosten, meistens mir zu teuer sind. Und dann ist es halt schöner, irgendwas zu machen, was weniger. Also bei mir ist es echt eine Geldfrage. Eindeutig. Und dann hat Steff sich in diese eine Lampe verliebt und dann habe ich ihr halt diese Lampe nachgebastelt. Das ist natürlich, das ist ja schon auch ein total spannendes Thema eigentlich, ne? Denn die Lampe ist ein relativ teures Designerstück, oder? Genau. Ja. Also weiß ich nicht, ob es so teuer, aber schon, ich finde so eine Lampe schon. Ja. Und das Internet ist ja total praktisch bei sowas, weil man findet ja im Internet so ziemlich für alles Anleitungen irgendwie. Und ich habe auch eine Anleitung für diese Lampe gefunden und habe die dann halt selber gebastelt. Ich bin wirklich nicht die Person, die bastelt, was echt spannend ist, weil ich wirklich nicht, ich mache das eigentlich nicht, mit meinen Händen irgendwas erstellen. Eher mit dem Computer dann, aber nicht mit meinen Händen. Na, die Lampe ist auf jeden Fall total schick geworden. Und hängt jetzt fröhlich in meinem Zimmer. Ja. Sie ist pink und weiß. Ja, so. Wow. Stimmt. Tja. Ja, ich finde auch, also ich hatte jetzt auch so im Voraus auch irgendwie so diesen DIY-Gedanken durchaus schon breiter gefasst. Auch nochmal auch jenseits von ich bastel jetzt Sachen. So. Sondern halt Dinge selber machen, die man in anderen Kontexten oder vielleicht auch anderen oder die vielleicht dann sozusagen subkulturbedingt oder sowas nochmal ja, dann eben DIY. Selbst gemacht, selbst organisiert. Mhm. Entstehen. Naja, DIY bedeutet für mich eigentlich erstmal quasi Dinge selber machen, für die gemeinhin Geld ausgegeben wird. Und das ist eigentlich so ziemlich alles, was, also wo es quasi eigentlich einen starken kommerziellen Markt gibt, man aber quasi sie, obwohl es relativ gängig oder und oder leicht ist, da ranzukommen, also muss nicht leicht sein, aber es ist irgendwie gängig, ist eher sozusagen dafür Geld auszugeben. Und das beinhaltet für mich sowohl, wenn man auf einer Party, also ne, was weiß ich, Ladyfest, DIY-Gedanke, die Leute, die da auf die Bühne gehen, es hat irgendwie diesen nicht kommerziellen DIY-Gedanken von selber machen. Also nicht Musiker einkaufen oder Musikerinnen einkaufen, sondern selber auf die Bühne gehen und Musik machen zum Beispiel. Oder ja, was weiß ich, dann halt irgendwie, ne, nicht den Schal kaufen, sondern den Schal stricken. Oder eben, ja, so halt. Ich glaube, das ist so der Gedanke. Also das ist halt, glaube ich, ja, das ist ja schon sehr, das fasst es für mich eigentlich alles zusammen. Alles, was irgendwie, also man kann natürlich auch alles kaufen, das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Also materiell, also das muss nicht materiell sein. Ich finde ja, so ein gut Bandauftritt ist ja nicht unbedingt was Materielles, so, ne, aber Dinge, die halt, ja, was ich eben schon dachte, Dinge, die, wo es gängig ist, sie eigentlich zu kaufen. Also das finde ich spannend, weil es, glaube ich, jetzt nochmal anders ist, als zum Beispiel, als ich noch jünger war. Also ich habe zum Beispiel, ich nähe relativ viele Klamotten, erzähle ich jetzt mal so als Hintergrundinfo, und habe damit eigentlich angefangen, als ich so grofti geworden bin und gerne so grofti Klamotten haben wollte, die es aber halt nicht zu kaufen gab. Oder ich glaube, das ist in der Szene auch relativ häufig gewesen, dass Leute sich halt ihre Klamotten selbst gemacht haben. Das wäre heute zum Beispiel nicht mehr notwendig, weil das inzwischen relativ kommerzialisiert ist, sodass man irgendwie lauter so, keine Ahnung, was es da alles gibt, an Grofti-Party-Outfits kann man sich halt in irgendwelchen Läden kaufen. Ne? So in, keine Ahnung, in Hamburg im Karoviertel sind irgendwie drei oder vier Läden, die so grob die Klamotten verkaufen oder sowas, ne? Die dann auch alle nochmal halt nicht so aussehen wie normale Mode oder wie das, was man bei H&M kriegt oder was auch immer. Wobei halt auch die Sachen bei H&M inzwischen viel vielfältiger geworden sind. Das heißt, eigentlich ist es, also habe ich so das Gefühl, dass so die Notwendigkeit, weshalb ich mir früher Klamotten selbst gemacht habe, die besteht jetzt zum Beispiel nicht mehr. Sondern die ganzen Sachen könnte man sich auch kaufen. Was zum Beispiel so eine andere Notwendigkeit für DIY vielleicht aufmacht, von sich von den gekauften Sachen irgendwie abgrenzen zu wollen oder sowas. Ne? Also das ist, ich habe nicht, dass ich mich so wahnsinnig darauf vorbereitet hätte, aber das ist halt ja das, was immer so gesagt wird, ne, über DIY. Genau. Es ist so die bewusste Abkehr von Massenkonsumgesellschaft. Ja. Und Verweigerung von Massenkonsum. Und die große Kritik ist ja dieser komische, schnell hergestellte Beigeschmack von Back to the Roots traditionell Ursprünglichkeit. Genau. Ja. Was ja dann einfach sehr schnell einfach dann, ne, auch einhergeht mit so tradierten Geschlechterrollen und anderen moralischen tradierten Ideen. So. Also sowas wie, dass eben so handwerkliche Sachen, also das, was sozusagen, was du in anderen Kontexten dann unter so einem Heimwerkertum verhandelt wird. Mhm. Also alles, was dann eben mit Bauen, Machen, vielleicht noch irgendwie so elektronische Frickeleien. Ja, also irgendwie solche Sachen. Halt dann zum Beispiel eben männlich konnotiert sind und dann eben die Handarbeitssachen, was häufig in Richtung vielleicht auch Deko gehen kann, aber eben dann auch sowas wie Kleidung. Dann eben weiblich konnotiert sind. Ja. Yeah, mehr handarbeitende Transmänner. Ja, genau, also das ist halt ja irgendwie, ich muss ja schon sagen, ich merke halt, dass ich immer dann, wenn ich für mich etwas erober, was mit so gemeinhin tradierten Rollenverständnissen verknüpft ist, dass ich dann immer sehr viel Anstrengung aufbringen muss, damit ich die dann quasi für mich trotzdem irgendwie mir nehme und für mich nutze und halt nicht aus so einem falsch verstandenen schlechten Gewissen heraus sage, ich darf jetzt aber nicht gerne stricken, weil damit erfülle ich ein weibliches Rollenklischee. Mhm. Wobei es noch nicht mal ist, dass ich dann für mich denke, ich darf nicht stricken, sondern ich denke dann, also nicht, dass ich Angst habe, ich würde dann plötzlich zum Hausmütterchen werden, sondern ich habe dann immer eher Angst, dass andere Leute das von mir denken. Mhm. Klassisches Formproblem. Es ist halt echt so, immer dann, wenn sozusagen ich irgendwas mache, was so tradierten weiblichen Rollenvorstellungen angeblich entspricht, dann denke ich, habe ich immer eher Angst davor, dass ich Judith. Das ist aber nett, auch wenn Steff gerade nach der ersten Ausgabe der Missy gegriffen hat. Auch ist es halt so, dass ich, das macht mich nervös. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Naja, dass es halt nicht darum geht, dass ich dann denke, ach, ich werde jetzt zum Hausmütterchen oder so, weil das werde ich nie, aber ich denke, dass ich wieder mal etwas tue, wo ich weiß, dass ich mich dagegen wehren muss, dass andere das von mir denken. So. Also bei vielen Sachen weiß ich, hat mich mittlerweile sozusagen so eine innere Haltung entwickelt, ne, was weiß ich, Schminken oder Nagellack oder was weiß ich, im Bett gerne unten liegen oder keine Ahnung, was für Dinge irgendwie, da kann ich irgendwie sagen, ja, da habe ich irgendwie, kann ich das irgendwie mit einer mir selbst zusammengebastelten Femme-Identität vereinen, aber immer dann, wenn was Neues dazukommt, muss ich das erst wieder einbauen und denke, dann muss dann erst wieder von ganz quasi wie von vorne mir die gleichen Argumente irgendwie hinlegen, warum das jetzt nicht oder warum das wichtig ist, das zu machen und warum das wichtig ist, das auch anderen gegenüber zu vertreten und das zum Beispiel nicht zu verheimlichen, was ja auch eine Strategie ist. Ja. Deine Mutter hat auch gestrickt, oder? Früher? Hat sie. Hat aber aufgehört damit. Ja. Warum? Nee, ich überlege gerade, würdest du sagen, es gibt, also klar, gibt es wahrscheinlich, aber was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen deine Mutter hat gestrickt und du strickst jetzt? Ehrlich gesagt, glaube ich an der Stelle, dass es ein relativ kleiner Grund ist, weil meine Mutter, Gott sei Dank, sehr wenig einem tradierten Frauenbild entspricht. Meine Mutter hat immer gearbeitet, meine Mutter hat irgendwie war nie Hausfrau. Meine Mutter hat keine hat da wirklich versucht, da irgendwie auch nicht mehr irgendwie zu erzählen, dass es da Unterschiede gibt, großartig und so. Also das, von daher glaube ich tatsächlich, dass es da keinen sonderlich großen Unterschied gibt. Außer dass das ist ein bisschen schwierig irgendwie. Also was wahrscheinlich nicht passiert wäre, wäre, dass mein Vater plötzlich angefangen hätte zu stricken. Ja. Aber das ist ja was anderes. Das ist ja nicht meine Mutter, das ist ja mein Vater. Bei dir würdest du aber schon, deine Mutter hat auch gestrickt, ne? Du würdest aber schon sagen, dass es einen Unterschied macht. Ich weiß es nicht genau, ne? Also ich würde schon sagen, das, was ich so erinnere an so diesen ganzen Strickkram, Handarbeitskram, was ja so irgendwie in die 70er, glaube ich, gehört oder Ende der 70er oder so. Da gab es da so eine Welle, von wir stricken jetzt oder. Ja, weiß ich gar nicht, ob in der DDR das, ob man das so vergleichen kann auch. Ja, das kann natürlich auch noch sein. Also dann jedenfalls im Westen oder in Westdeutschland oder in Hamburg oder keine Ahnung, habe ich das auf jeden Fall so wahrgenommen, dass relativ viele Leute oder relativ viele Frauen halt gestrickt haben. Ich muss dazu sagen, dass Joko 1979 geboren. Ja, ich bin 1979 geboren. Und der Zeitraum wird sich dann wahrscheinlich so von, den ich wahrgenommen habe, dann wahrscheinlich nicht ab 1979, aber vielleicht so bis 1985 oder so. Oder noch etwas später hat meine Mutter exorbitant viel gestrickt und das eingebettet wahrgenommen von mir in so einem Kontext von, es gibt unglaublich viele Bücher für Frauen mit irgendwelchen Stricksachen, die dann halt auch nicht nur bei meiner Mutter, sondern auch bei ihren Freundinnen so sichtbar waren. Also was weiß ich, ob es jetzt irgendwelche Bücher waren mit Strickanleitungen oder irgendwelche Körbe, in denen dann die Wolle lag oder weiß ich was, was einfach heute, was ich jetzt so nicht mehr wahrnehme. Das stimmt, das kenne ich auch noch, so Wollenkörbe und so. Aber ja. Ja, auch dass das dann sowas in Frauenzeitschriften dann eben ja auch nochmal verfestigt wurde, wenn eben dann zum Beispiel in Brigitte oder so dann eben auch nochmal so Anleitungen oder Vorlagen und Schnittmuster, was weiß ich, alles mögliche irgendwie drin vorhanden sind. Ja. Wobei das ja immer noch so ist, oder? Ja. Ich habe nicht so einen Überblick über die Brigitte momentan, aber ich glaube, die macht das immer. Tja. Und dann habe ich ja auch schon mal gesagt, dann ist ja auch noch das Gegenbeispiel, dass mein Opa in der gleichen Zeit halt immer Teppiche geknüpft hat. Das jetzt vielleicht auch nicht so, ich weiß nicht, wie das gegenderte Teppichknüpfen so aussieht. Vielleicht ist es auch eher dann so eine Zeit, in der das, aber nee, worauf ich hinaus wollte, war, dass in diesen Anleitungen es tatsächlich ja auch immer nur um Frauen ging. Also da ging es nicht darum, welche Sachen jetzt der Mann für die Familie strickt, sondern es ging halt immer darum, was die Frau für die Familie strickt. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht anders. Ich glaube, die Männerzeitschrift, in der Strickanleitungen zu finden sind, muss man auch noch suchen. Ich glaube. Aber abgesehen von diesem gegenderten, finde ich ja Zieher fürs Motorrad. Also abgesehen von diesem gegenderten Hausarbeitsding finde ich ja diesen anderen Aspekt von irgendwie, ja, es hat aber auch eher was mit nicht das haben, was alle haben, zu tun. Also eher wirklich dieser Abkehr von Massenproduktion. Und letztendlich ist es ja tatsächlich so, dass irgendwie so dieser Individualisierungsgedanke, der da so dahinter steckt, ja auch immer schwieriger zu erfüllen ist, weil man ja wirklich irgendwie diese kleinen Läden, in denen irgendwelche sogenannten Designerstückchen irgendwie self-made irgendwie von den Leuten, die dann da drin stehen, irgendwie verkauft werden ja auch immer mehr, die man sich dann wiederum kaufen kann und auch in so einer Masse, dass es auch wieder zu einem Massenprodukt wird und auch der selbstgemachte Charme, den kann man sich ja auch kaufen, ne? Also, ja, also von daher geht es tatsächlich irgendwie, würde ich sagen, in dem Fall, wenn man jetzt mal von so einem Herstellungsding erstmal ausgeht, irgendwie auch wirklich ums selber machen und dann wirklich komplett alleine entscheiden. Und selbst das wird ja, da fällt mir ja auch wieder ein, also selbst das wird ja auch wieder schon auch kommerzialisiert. Also es gibt, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren, es gibt in Hamburg. Gießt dir deinen eigenen Dildo. Ja, zum Beispiel, das meine ich jetzt gerade nicht. Ich meine jetzt tatsächlich eher so Läden, in denen, also ich weiß nicht, in Berlin gab es die mal. Ich weiß nicht genau, ob es das in Hamburg auch gibt. Es gibt so Läden, die heißen Paint Your Style. Das sind so Läden, in denen kann man so sein eigenes Geschirr bemalen. Ah, okay. Die sind irgendwie so, also als ich noch in Berlin gewohnt habe, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, da waren die gerade, da kamen die gerade so, das war so eine Kette. Mhm. Da kamen die gerade so in Mode. Naja, aber da in der Europapassage gab es doch auch diesen Bärchenladen, oder? Gibt es immer noch. Genau. Wo sich Kinder ihre eigenen Plüschbärchen designen können. Da ich da oft in der Mittagspause vorbeigehe, kann ich sagen, momentan sind Hunde gerade. Ach so. Okay. Kein Bärchen. Das ist auch Bärchen, also heißt Teddy Build-A-Bear oder Build-A-Bear heißt das, glaube ich, irgendwie diese Kette. Und das ist, glaube ich, so Ami. Ich finde das so furchtbar Ami-mäßig irgendwie. und die haben dann halt so verschiedene Plüschtiere, die man sich dann so selber zusammenstellen kann und dann selber auch zusammen nähen oder nähen lassen wahrscheinlich. Und wahrscheinlich sucht man sich die einzelnen Teile zusammen und lässt die dann zusammen nähen. Und ich glaube, dieses Design ist ja dann doch relativ eingeschränkt. Also weil man es dann letztendlich aus einer kleinen oder aus so einer ganz vorgegebenen Auswahl ja dann Sachen so im Baukasten oder System sich zusammenstellen kann. So. Ist ja auch nochmal was anderes, ob ich jetzt was kaufe, was ich quasi dann erstmal selber mache, oder ob ich was kaufe, was eine Person selbst gemacht hat, sozusagen. Also wir waren zur Weihnachtszeit waren wir auf diesem ominösen Weihnachtsmarkt. Oh, furchtbar. Holy Shit Shopping, der letzte Holy Scheiß. Shit Shopping, ja. Das war so ein Weihnachtsmarkt in Hamburg für, ich würde sagen, so Jungdesigner. Also so ein Haufen von jungen Designern hat ihren Kram ausgestellt. Und es waren, also wir haben mehrere lustige Sachen festgestellt. Erstens, die Zielgruppe war irgendwie so sehr, sehr stylisch, sehr mittelalt, sehr kinderlastig. Die Produkte hatten alle sehr interessante Namen, die sehr deutsch. Sehr deutsch waren. Wahnsinnig deutsch, ja. Ja, irgendwie. Die hießen dann Grünes Glück oder so. Das haben wir dann draus gemacht. Achso, stimmt. Nee, das war. Ja, nee, wir hatten dann die eigene Marke kreiert. Genau. Danach. Schreberglück. Schreberglück. Wir hatten den Schreberglück kreiert als Marke. Und also irgendwie dann so. Gartenschläuchen machen. So Neopatriotismus, ne? Mhm. So sehr merkwürdig. Und der ganze Kram war halt, hatte halt diesen. Also war halt irgendwie selbst gemacht. Das hieß zum Teil, dass es tatsächlich nicht besonders gut verarbeitet war. Aber irrsinnig teuer. Und es war irgendwie, die ganzen Sachen sahen halt so aus, als könnte man sich ein paar Nachmittage hinsetzen und dann auch irgendwie sowas machen. Also einige Sachen natürlich nicht, da bräuchte man irgendwie mehr Schnickschnack, um das herzustellen, aber es wurden irgendwie bei jedem dritten Stand wurden natürlich auch die obligatorischen Strickstulpen verkauft. Oder so. Filzstulpen und alles, alle Materialien. Also jeder Stand hatte ja irgendwie mehrere Stulpen. Ja. Und halt so total überteuerten Preisen. Und was ich ja auch so erschreckend an diesem Feeling, diesem Weihnachtsmarkt war, dass das alles, ich hatte so das Gefühl, dass das eigentlich alles total gleich. Und in diesem Individualitätswahn war es dann irgendwie doch alles sich super ähnlich irgendwie. Also auch sei es durch die Namen, sei es durch den Stil, der da irgendwie verkauft wurde. Ja. Sei es durch die Leute, die da irgendwie rumgelaufen sind. Ich fand, das hatte irgendwie was in sich total Homogenes. Mhm. Ja, irgendwann, wenn du so individualisiert bist, geht's ja auch irgendwie dann nicht mehr individueller. Also das fand ich schon, ich fand es furchtbar. Wir fanden es alle furchtbar. Wir sind da rausgegangen. Ich hatte den Tipp von einer Freundin bekommen. Viele Grüße, hey. Ja, viele Grüße, ich meine. Zum Beispiel geht aber hin, das könnte ganz lustig sein, aber es war letztendlich irgendwie echt super schrecklich. Also ich fand es echt furchtbar. Weil es einfach nicht, ja, weil es einfach überhaupt nicht nett war, sondern einfach in dieser ganzen, wir sind alle so total individuell und sind so total auch so auf du und du mit den Leuten. Das hatte ja auch so was Community-mäßiges irgendwie, war es halt unglaublich kommerziell. Also sie haben sich so ein bisschen, es war so irgendwie möchte gern Arty. Oh. Wir sind irgendwie Arty unterwegs. Und es hatte so, diese Designs hatten ja sowas, so ein bisschen was Verspieltes und sowas. Wir dann irgendwie, also coole Produkte für euch, die irgendwie genügend Geld habt und ja, irgendwie, was weiß ich, noch Angst vorm Altwerden habt und deswegen euch nochmal irgendwie cool und stylisch irgendwie kleiden müsst, damit ihr irgendwie noch kein Spießergefühl habt, wenn ihr mit dem Kinderwagen durch die Gegend rennt oder was weiß ich, in eurem Kleinfamilienglück. Ja. Ja, und an dem Punkt ist es dann ja aber total schwierig, sich davon noch abzugrenzen, wenn diese ganzen Designerstückchen genau so aussehen wie die Sachen, die wir selbst machen, ne? Naja, ich glaube ja, dass ich könnte mir ja vorstellen, dass der Trick ist, sich eben gar nicht so abgrenzen zu wollen, sondern einfach die Sachen zu machen, auf die man halt Bock hat, ohne halt irgendwie so einen Abgrenzungsgedanken zu haben. Also, so die Sachen, die wir jetzt so, also wenn wir jetzt nochmal bei diesen Herstellungsdingen bleiben, irgendwie die Sachen, die wir jetzt so hergestellt haben in letzter Zeit, sind ja alles Sachen, die wir jetzt nicht hergestellt haben, weil das jetzt irgendwie eine großartige Abgrenzung eigentlich sein sollte von irgendwas, sondern weil es halt Sachen waren, also ich weiß genau, ich bin mit meinen Tierchenproduktionen wahrscheinlich eine von, was hoffentlich sehr vielen, weil dann heißt es, dass auch viele, die Missy lesen, irgendwie Leuten, die das halt gemacht haben, dann halt tatsächlich sowas hergestellt haben. Und trotzdem ist es halt irgendwie nett, weil es halt irgendwie halt Spaß gemacht hat, die herzustellen, weil sie niedlich aussehen. Unglaublich niedlich nämlich auch, diese Tierchen irgendwie. Ja. Oder auch, Steff hat auch, den hat sie ja sogar an. Ja. Steff hat ja auch einen Pulli bekommen zu Weihnachten von Jucke, der irgendwie halt einfach total gut aussieht. Und den man aber im Zweifelsfall halt auch hätte irgendwo kaufen können. Also es ist ja nicht so dieses irgendwie, der sieht jetzt nicht so aus, als wenn man ihn nirgendwo kaufen könnte, sondern einfach nur, er sieht halt einfach gut aus und hat halt dann genau die Farben und genau die Form und genau die richtige Größe und so. Und das ist ja dann das Schöne eigentlich. Das finde ich auch einen guten Aspekt jetzt nochmal so, zum Beispiel aus Transperspektive, wenn man denn so einigermaßen irgendwie was hinkriegt, was selbst zu machen, dann kann es halt auch heißen, dass man sich Sachen macht, die es möglicherweise sonst für einen nicht so gibt. Okay, das ist, ja, okay, das habe ich auch gedacht. Also so Körper, dass man sozusagen einfach die Möglichkeit hat. Stimmt, das ist nicht unbedingt transspezifisch, das ist irgendwie auch auf nicht normative Körper spezifisch. Ja. Dass man halt die Chance hat, wenn man so ein bisschen handwerklich begabt ist, dass man sich Sachen selber machen kann, die dann auch passen zum Beispiel oder die irgendwas unterstützen, was man gerade unterstützt haben möchte, oder? No. Etwas weiß ich, dass ich, wenn ich irgendwas ab Größe, Frauengröße 42 kaufen möchte, dass ich dann halt nicht irgendwie nur noch in die total öden Übergrößen wegen latschen muss oder sowas, ne? Ja, wobei ich, glaube ich, wirklich sagen würde, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass da sozusagen immer mehr so eine Ausdifferenzierung und auch Möglichkeiten irgendwie es gibt. Also gerade was so, also ich denke schon, es hat Grenzen, gerade bei so Sachen, die halt nicht sein dürfen, ne? So Transkörper zum Beispiel, die halt irgendwie erstmal nicht vorkommen so in der Konsumgesellschaft. Es gibt ja auch immer noch, glaube ich, sehr wenig, zum Beispiel Firmen, die jetzt speziell für Trans-Sachen herstellen. Mhm. Das ist ja Trans nutzt, also Trans-Leute nutzen ja gerne Märkte aus komplett anderen Ecken sozusagen für sich, für Kleidungsstücke und ähnliche Dinge. Also was weiß ich, ne, so der Packer zum Beispiel, der jetzt nicht DIY ist, aber den man auch DIY machen kann, aber so der Packer für Transmänner ist ja nicht für, der ist ja nicht für Transmänner erfunden worden, sondern für Biomänner, die ihre Schwänze verloren haben oder solche Sachen. Ne? Aber ich denke schon, dass da noch Grenzen gibt und dass da sicherlich auch so dieser DIY-Gedanke immer noch aus so einem ich mache Sachen, die es nicht gibt für bestimmte Leute heraus passiert. Aber ich glaube, dass es immer mehr dahin geht, dass das immer weniger wird, sondern dass der Gedanke, also dass das eigentlich nicht mehr die Hauptmotivation ist, häufig. Mhm. Nicht, also die Hauptmotivation ist nicht, ich mache es, weil es es nicht gibt, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht, es zu machen und weil ich es auf eine ganz spezielle Art und Weise haben möchte und weil es mir zu teuer ist, es zu kaufen. Denke ich. Also diese Lampe hätte ich einfach ungern bezahlt. So. Ja. Und also bei mir ist es so, dass ich halt auch, ich mache keine Sachen für mich. So. Wenn irgendwie was gebastelt oder gemacht wird oder gewerkelt wird, dann ja meistens im Zusammenhang, dass es eine andere Person bekommt. Okay, da können wir jetzt so diese Heimwerker-Sachen mit Wand bauen und Bett bauen und sowas, aber das, da war ich auch eher Handlanger. Aber auch das gilt. Handlanger für sich selbst. Ja, aber ansonsten steht es einfach häufig in Verbindung mit Geschenken und das finde ich auch irgendwie ganz gut so. Ja. Weil es mich, also was so manche unangenehmen Aspekte vielleicht davon auch wieder so ein bisschen rausnimmt oder und ja, einfach dieses Ding von ich setze mich hin und dass die Zeit und oder die Musse, die ich dann in etwas investiere, also ich glaube, ich würde das schon auch so, man kann es durchaus auch knallhart dann aufrechnen, als Rechnung irgendwie sehen, dass irgendwie auch den Wert eines Dings steigert, wenn ich mich da dran setze und es selber mache. Mhm. Also erstmal für mich, ja, das kann natürlich dann beim Gegenüber gar nicht so ankommen, aber ich weiß, dass, also ich für mich weiß, dass ich mich halt irgendwie nochmal, mir erst nochmal was Spezielles überlegt habe, also mir sozusagen nichts Vorgegebenes einfach nur genommen habe und dann einfach hingesetzt und sich im Zweifelsfall vielleicht sogar nochmal Fähigkeiten angeeignet habe dafür und ja, so eigene Energie und Zeit und auch Kreativität reingesteckt habe. Und das macht wiederum auch Spaß. Also dieses Ding von, ich kann mich kreativ austoben. Mhm. Ja. Dabei ist mir nochmal eingefallen, dass man ja vielleicht die Welt auch ein bisschen dahingehend aufteilen könnte, dass es die Leute gibt, die mehr Geld als Zeit haben und die Leute, die mehr Zeit als Geld haben. Stimmt. Ich glaube, das ist ja ein großer Punkt an DIY. Das glaube ich nämlich total, weil ich nämlich irgendwie eigentlich, seitdem ich erwachsen bin, immer mehr Zeit als Geld hatte. Und das auch irgendwie so eine logische Schlussfolgerung ist, irgendwie, man muss auch einfach die Zeit haben dafür. Ja, man muss ja die Zeit dafür haben, sich hinzusetzen. Und man darf das Geld nicht haben, es nicht kaufen zu können. Ich glaube tatsächlich, das macht was total aus. Und ich glaube tatsächlich, ist es so, dass ich das auch nicht aufgeben möchte. Ich glaube, ich möchte einfach nicht in die Position kommen, in der ich irgendwann mal mehr Geld als Zeit habe. Weil es mir eigentlich wirklich lieber ist, dann Kraft zu haben und Energie und Freude und Lust und Kreativität aufbringen zu können, irgendwie Sachen, was auch immer. Ich würde das wirklich nicht nur auf dieses handwerkliche oder Herstellungsding irgendwie festmachen. Dass mir das tatsächlich wichtiger ist, als das Geld zu haben, mir im Zweifelsfall Sachen leisten zu können. Ja. Also Filme machen zum Beispiel. Ne? Also um auch mal andere Sachen oder was weiß ich. Naja, also ich mache jetzt halt eher Filme. Ja. Aber ich finde, unter so einem weit gefassten DIY-Begriff kann man auch noch sowas fassen wie ein Kneipenabend oder sowas. Ne? Also in einer selbstorganisierten Kneipe. Ach so. Wenn ich mich selbst hinter den Tresen stelle, dann ist es halt auch was anderes, als darauf zu warten, dass es die für mich passende Kneipe gibt irgendwann oder sowas, ne? Ja, ich glaube auch, dass es tatsächlich so ist, dass so eine Queerszene auch schon ein Stück weit davon lebt, dass die Leute mehr Zeit als Geld haben. Mhm. Um überhaupt, man muss sich ja irgendwie erstmal dann wieder treffen und muss irgendwie auch die Zeit haben, Energien und Ideen zu entwickeln, um Sachen selber zu machen. Und so eine Szenegestaltung hat ja ganz viel mit eben Selbstmachen zu tun und selbst irgendwie selbst organisieren zu tun. Und das funktioniert halt nicht, wenn du einfach eine super volle Arbeitswoche hast, wo du irgendwie im Zweifelsfall halt irgendwie die meiste Zeit, muss ja nicht immer sein, ne, aber die meiste Zeit einfach geschlaucht von nach Hause kommst und einfach nicht mehr viel Energie hast, um irgendwie großartig was anderes zu machen, beziehungsweise die Energie gerade noch dafür ausreicht, die Sachen zu machen, die wirklich einem dann wichtig sind. Aber die dann, ne, also nur weil man Zeit hat, heißt es ja noch lange nicht, dass man anfängt, Sachen selber zu machen, selber herzustellen, sondern oder sich selber seine Sachen zusammen zu, seine Welt zusammen zu tun. Also, ja, also letztendlich ist es doch so, oder? Ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt wirklich so eine Woche, in der ich irgendwie im Zweifelsfall die meiste Zeit oder einfach so viel Zeit damit verbringe, Geld zu verdienen, dann habe ich vielleicht nicht unbedingt so wenig Zeit, dass ich nur noch arbeite, aber habe im Zweifelsfall nicht mehr genug von meiner freien Zeit, um etwas anderes zu machen als die Sachen, die eben dann nicht viel Energie kosten. Also was weiß ich. Ich spiele gerne Computer, zum Beispiel. Das ist etwas, dafür muss ich, da stelle ich ja nicht selber her. Da muss ich mich nur vor den Rechner setzen und kann irgendwie mir irgendwie irgendein Spiel spielen oder so. Und dann kommt vielleicht, aber wenn man dann genug Zeit verbracht hat irgendwie damit und vielleicht auch einfach irgendwie genug noch genug Energie übrig hat, dann vielleicht irgendwann die Idee, ach, ich könnte ja auch mal selber so ein Ding machen, so ein Ding herstellen. Ein Computerspiel. Naja, es ist ja so kläglich gescheitert daran. Naja, das ist ja, aber das ist ja jetzt nur ein Beispiel, so, ne? Aber ich glaube schon, dass man sozusagen nicht nur Freizeit braucht, sondern irgendwie eigentlich so viel Freizeit, dass man auch noch Zusatzenergie hat. Weil ich glaube, die wenigsten Leute haben tatsächlich dieses Ding von in meiner Freizeit stricke ich die ganze Zeit. Ja. Oder so. Gut, die gibt's auch, aber versteht ihr, was ich meine? Irgendwie? Also ich glaube, ja. So, gut. Sowas hatte für mich aber diese Idee, irgendwie Dinge selber zu machen oder gerade sowas wie eigene Kreativität auch umzusetzen, hatte auch was durchaus für mich mit Selbstvertrauen in die eigene Person zu tun. Mhm. Also sowas mit, ich habe irgendwie eine schöne oder lustige Idee, eben dann auch wieder zum Beispiel so geschenkt, das kam tatsächlich dann immer mal wieder vor, für jemanden und denkt dann nicht einfach nur so, das könnte irgendwie komisch aussehen oder blöd aussehen oder billig aussehen, weil ich es jetzt selber gemacht habe, sondern also so dieses dann einfach zu wissen, dass da was Tolles rauskommt oder diesen Schritt zu wagen, ist einfach mal zu versuchen. Mhm. So, und ich glaube, dass also und daraus dann noch zu merken, so hey, wenn ich so Sachen, ich habe, wenn ich mir so Sachen vorstellen kann und die umsetze, dann kommt was Gutes bei raus. Und so als grundsätzliche Idee erstmal irgendwie zu wissen, dass auch wenn es das Ganze sozusagen professionalisiert auf irgendeiner Ebene gibt, also dass Leute eben professionell Kleidung herstellen, professionell Wände bauen. Dinge, ja, einfach so, es werden professionell Dinge hergestellt, die ich dann irgendwie gegen Geld erwerben kann, dass ich das Ganze auch unprofessionell, aber auch schön hinbekomme und dafür aber mehr mich und meine Ideen dann wieder da drin finde, weil ich es dann eben genauso machen kann, wie ich es mir vorstelle. Und das, also, das irgendwie so als Erfahrung, die ich irgendwann gemacht habe, von wenn ich Dinge irgendwie versuche, dann kann da was Gutes bei rauskommen. So ganz grob. Yes, we can. Toll. Die macht auch was aus. Also so als zusätzliches Ding, was man für sich rausziehen kann. Ja, ich finde auch. Also ich finde es auch toll, dann zu sehen, also wenn man sich irgendwas Neues vornimmt, erstmal zu sagen, okay, ich schaffe das oder ich kann das. Und dann am Ende zu sehen, okay, hat geklappt oder sieht tatsächlich auch so aus, wie ich es einigermaßen haben wollte. Ich finde auch, dass das auch gut fürs Ego ist. Klar. Was, kann ich nochmal einen Themensprung machen? Ein Themensprung sogar. Bei mir nämlich bei den ganzen Wandbauen und Bettenbauen und so, finde ich schon nochmal spannend zu gucken, was du vorhin meintest, Marlene, mit Handarbeiten, sich aneignen oder so, dass da halt Gender auch immer so eine relativ große Rolle drin spielt, wie wir damit eigentlich umgehen oder wer denn eigentlich Sachen an uns ranträgt und so. Und mir war davor nämlich so eingefallen, dass ich das Gefühl habe, dass ich da zum Beispiel auf einer wesentlich einfacheren Position stehe irgendwie, als du zum Beispiel. Wenn ich irgendwie handarbeite oder also wenn ich irgendwie Sachen baue oder so, dann ist das irgendwie mehr so, also entweder ist es so, dass es sowieso als normal angesehen wird, dass jemand, der sich eher maskulin orientiert, dass der dann auch handwerklich Sachen macht, das ist dann irgendwie okay. Und dann hat es noch den Cool-Bonus, dass man irgendwie so mit Maschinen umgehen kann und irgendwie halt so Dinge baut und so. Also da wird irgendwie nicht großartig drüber nachgedacht, auch wenn es natürlich im Gegenzug für diejenigen, die sich vielleicht eher maskulin identifizieren und das dann nicht machen, dann blöd ist. Aber wenn man es erstmal macht, dann ist es erstmal okay und gut. Und wenn ich anfange, dann noch so Handarbeiten zu machen, dann ist es nochmal viel besser. weil ich dann irgendwie mit Geschlechterdingen spiele oder mir nicht zu blöd bin, mich an die Nähmaschine zu setzen oder weil es einfach viel cooler ist, ein Typ zu sein, der näht, als eine Frau, die näht oder sowas. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Das ist natürlich schon, also ich finde schon, dass das eine relativ, was Gender angeht, dann eine relativ einfache Position ist. Wo ich jetzt zum Beispiel nicht davon ausgehe, dass ich mich jetzt großartig mit irgendwelchen, dass es für mich sehr problematisch ist, irgendwas zu machen. Was vielleicht bei anderen Gender dann wieder anders aussieht. Ja, wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass dass schon zum Beispiel auch was weiß ich, Butches so ihre Butchness Gesundheit. Ihre Butchness abgesprochen wird, wenn sie irgendwas weiblich oder feminin konnotiertes machen. Das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das für manche was Gefährliches also, ist. Ja, genau. Also, ja, das ist was Gefährliches. Ist. Also, dass, dass dieser Gedankengang durchaus auch anders funktionieren könnte. Na, kommt auf den Kontext drauf an. Ja, es kommt total auf den Kontext an. Ich glaube, es kommt ja auch an, mit wem ich mich damit auseinandersetze oder so. Mir ist zum Beispiel eben dann auch noch dann ein Widerspruch oder ein Gegenargument eingefallen, dass wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel großartig Lust habe, irgendwie die ganze Zeit so total männlich konnotierte Sachen zu machen, dann hat das vielleicht auch zur Folge, dass ich mich überproportional in so männlich konnotierte Umgebungen begeben muss, die dann vielleicht aber für eine queere Person total ätzend sind oder so, weil dann nur so Mackertypen rumhängen, die dann die gleichen Interessen haben wie ich oder sowas. Ja. Was dann wieder so die Kehrseite sein könnte. Wobei auch da kann man ja auch seine Nischen finden. Ja. Was meinst du jetzt zum Beispiel? Na, jetzt habe ich an meine Motorrad-Selbsthilfewerkstatt gedacht, die halt irgendwie ein DIY-Projekt ist. Wow. Ja, die ja irgendwie wenig mackerig ist. Oder? Naja. Also noch ich kenne die nur von außen und kann dreimal Rad wechseln oder sowas. Und ich finde ja durchaus, dass das schon auch ein ganz schön männlich ist, was da irgendwie... Ja, klar. So, ja. Also vorproduziert wird. Ja. Ich finde aber bei was mir noch so eingefallen ist, dass von wegen wenig Geld irgendwo rein ein bisschen müssen, hat sich bei mir dann eher so niedergeschlagen bei, wenn möglich, Fahrrad selbst reparieren, so, und, oder was mit sehr eingeschränkten Fähigkeiten irgendwie was am Auto machen. Das sind ja dann auch so DIY-Sachen. Mhm. Mir ist vorhin noch aufgefallen, als Joko das meinte mit dem, dass Leute, die sich eher maskulin verorten, dass denen das eher zugesprochen wird, dass sie sowas können, irgendwie so mit Handwerk und so. Muss ich ja irgendwie, ist mir eingefallen, dass ich ja tatsächlich auch sehr überrascht war, dass Steff jetzt nicht so die handwerklichen Fähigkeiten hat. Ja, erwischt, ne? Ja, total erwischt, das weiß ich noch, dass ich da, und du glaube ich nämlich auch irgendwie, dass du da, ich weiß noch, dass Joko dann auch irgendwie eher verwirrt war darüber, dass Steff da nicht so die großartigen Ambitionen an den Tag legt und da auch durchaus ängstlich ist irgendwie, was so Sachen angeht. Und dass ich das total merkwürdig fand irgendwie. Also, mir ist da ja auch nicht gefallen vor, ne? Oder es sind halt dann einfach auch andere Sachen. Also dieses Ding von sowas wie konstruieren. Dinge konstruieren. Also es gibt schon so Tätigkeiten, die ich dann gerne mache, aber es gibt auch so Sachen, wo mehr... Was meinst du jetzt mit konstruieren? Also mehr Dinge bauen. Also so Dinge bauen, das ist tatsächlich nicht so meins. Das liegt aber auch eben an... vorher vielleicht auch gar nicht in die Verlegenheit gekommen sein, das mal irgendwie auszuprobieren. Also sich da auszuprobieren. Ich wurde schon in jungen Jahren in den Bastelkeller geschickt. Ja, und da gebastelt. Das sehe ich zum Beispiel auch gar nicht. Ja. Aber ich hätte gekonnt. Also ich hatte ja viel Basteln. Also ich hatte einen Großvater, der war Architekt. Der hat wahnsinnig viel gebastelt, selbst gemacht. Wahnsinnig viel. Einen ganzen Wohnwagen hat er gebaut, irgendwie alleine. Inklusive sämtlicher Inneneinrichtungen und so, zusammen mit meinem Vater. Ich weiß gar nicht, wie doll mein Vater da überhaupt involviert gewesen ist. Also irgendwie haben die beiden das, glaube ich, aber schon irgendwie zusammen gemacht und so. Und da gab es immer irgendwie total viel Möglichkeiten und auch immer wieder auch von mir an mich herangetragene Möglichkeiten, irgendwie da irgendwas zu machen. Und ich fand das aber immer total blöd. Also ich hatte da einfach nicht so ein Interesse dran, obwohl es... das durchaus hätte machen können. Also es gab da keinen, du darfst es nicht oder das wird von mir ferngehalten, überhaupt nicht. Es war eher so kein Interesse. Wenn wir so Umgang mit irgendwie bestimmten Tätigkeiten, also das jetzt irgendwie zum Beispiel dann eben Stricken eher eine, weiß nicht, eine weibliche Rollenzuschreibung oder sowas stärken könnte, komme ich eigentlich immer nur an den Punkt, so dass ich mir das deswegen halt nicht nehmen lassen möchte, wenn ich da Lust drauf habe. Das ist so mein Umgang mit solchen Sachen. Also dieses Ding von, es ist mir dann relativ egal, wie das irgendwie ankommt oder wie das gelesen wird, weil ich mich dazu entschlossen habe, dass ich das gerne machen möchte. Und allein, weil da jetzt irgendwie eine Rollenzuschreibung dranhängt, ist es ja kein, ist das halt für mich dann kein Grund, das nicht zu tun. Ja. Das ist eine sehr gute Einstellung. Ich gratuliere dazu. Kochen zum Beispiel auch. Und Kochen hat ja auch durchaus was. Oh, jetzt wird ja der DIY-Begriff schon sehr ausgeweitet. Nicht? Wir kochen auch selbst. Ja, durchaus. Das mit dem Kochen, naja. Ich glaube, das mit dem Kochen hat sich schon sehr aufgeweicht. Was meinst du mit aufweichen? Also, ich finde, Kochen ist ja auch so auf der einen Seite schon fast gar nicht mehr gegendert, auf der anderen Seite auch so, wenn man so einigermaßen links unterwegs ist, ist ja auch so immer so diese vegetarisch-vegan Volksküchen-Kochfeste, ist ja auch irgendwie auch so was relativ Gängiges. Dann wiederum so diese ganzen Meisterkoch-Diskurse, die es da so gibt. Also ich finde es total spannend, gerade was dieses Kochthema angeht, dass ich tatsächlich in einer Welt lebe, in der das einfach so gut wie gar nicht gegendert ist. Also aufgrund der Tatsache, dass ich ganz, ganz lange mit meiner Mutter alleine gelebt habe, gab es einfach keinen Vergleich sozusagen, was denn so die Männer machen, weil es irgendwie, es gab gar keine Männer, die irgendwie hätten kochen oder nicht kochen können, so großartig. Zumindest war das irgendwie so im Alltag nicht so eingebunden. Und dann bin ich ja tatsächlich relativ schnell, dann habe ich in irgendwelchen WGs gewohnt, wo das auch total klar war, dass hier irgendwie alle kochen. Mhm. Und so war es halt tatsächlich für mich irgendwie, abgesehen davon, dass es ein Nebenthema ist, weil ich irgendwie sowieso ganz lange überhaupt nicht gekocht habe oder mich da total verweigert habe und es völlig uninteressant und langweilig und blöd fand, war das irgendwie nie irgendwie großartig gegendert. Aber wenn ich mir so die Werbung angucke, ja, dann oder irgendwelche komischen Fernsehsendungen, wo es irgendwie ums Kochen geht, irgendwie, dann denke ich mir das, hä? Aber dann denke ich auch immer sofort wieder, ey, dieser Westen. Also manchmal, also gerade was, also ich muss ja, das ist ja wirklich so, ich bin ja wirklich in einer Welt groß geworden, in der es keine Hausfrauen gab. Und das macht so viel aus, ja, das ist unglaublich. Ich sage nicht, dass es keine, ne, dass die Hausarbeit nicht trotzdem meistgehend an den Frauen hängen geblieben ist, aber also das ist ein, also die Tatsache, dass es nicht per Definition eine Person in der Familie gibt, die sich gefälligst darum zu kümmern hat, weil die ja sonst nichts zu tun hat den ganzen Tag lang, das gab es halt nicht. Und ich glaube, das macht echt viel aus. Und deswegen verknüpfe ich tatsächlich solche komischen, die Frauen kochen immer, Geschichten eher mit Westen als mit Patriarchat. Lustig, aber. Ich muss sagen, mein Vater kocht nun auch relativ gerne. Und so, oder hat halt auch immer so, wenn ich mal das mitgekriegt habe, dann kocht er durchaus und so. Also von daher. Lustig. Aber jetzt sind wir ganz schön abgeschweift, ja, ne? Und also jetzt mal hier vom Kochen wieder zurück zu DIY. Ich würde ja, also ich finde es ja schon nochmal spannend, über so Projekte zu reden. Ja. Hatte ich auch. DIY-Projekte. Ja. Weil da gibt es ja doch einiges irgendwie in unserem Leben. So an verschiedensten Projekten. Kannst du das etwas genauer erklären? Nee, ich finde es, also zum Ja, für ob sie jetzt zwischen Betten bauen und Partys organisieren oder Beziehungen führen und das nächste Essen planen. Naja, also mir schwirrt jetzt eher sowas wie für euch die Filme zum Beispiel. Mhm. Das lese ich schon sehr als DIY-Projekt auf. Ja, das stimmt. Also auch mit diesem Ding von nicht professionell oder ohne eben eine organisierte Ausbildung oder so ein Expertin. Professionelles Material. Ausstattung. Also ja, sozusagen immer Geld, so mit dem zu gucken, ja, eben mit dem zu, was zu machen, was man eben präsent hat. Mhm. Darum geht es ja auch ganz doll, ne? Also zur Erklärung, Marleen und ich sind in unterschiedlichen Gruppen immer mal wieder an Filmprojekten beteiligt. Da geht es dann um queere, kurz- oder mittellang, vielleicht sogar mal lang, Filme, die halt total no-budget sind, weil wir kein Geld dafür haben, weil wir meistens mit genau einer Kamera drehen. Auch diesmal wären es vielleicht sogar zwei. Vielleicht wären es diesmal ja, zwei, ne? Das ist unglaublich. Also wow. Alles nutzen, was da ist, ne? Also Ressourcen nutzen, die da sind und möglichst wenig dazu kaufen müssen. Genau, also das Dazukaufen beschränkt sich dann halt auf so ein bisschen Kostüm und sowas, ne? Requisite. Ja, ja. Filmbänder, ja, die können wir noch nicht selbst machen. Ja. Aber sonst eigentlich alles selbst machen. Und das ist auch, glaube ich, schon so eine Prämisse, ne? Das irgendwie selber zu machen und nicht einzukaufen, großartig. Ja, es ist einerseits eine Prämisse und andererseits haben wir ja auch dann auch Vorlagen, die uns dazu zwingen, Sachen selbst zu machen, ne? Weil sie entweder zu viel kosten würden. Oder zum Beispiel dieses ganze Musikthema zum Beispiel, weil wir es nicht dürfen. Naja gut, okay, wir könnten da ja natürlich auch durchaus auf irgendwelche Sachen zurückgreifen, die dann nichts kosten und so, das würde schon gehen. Aber wir haben uns ja auch selber zum Beispiel Vorlagen gegeben, ne? Also der Film, in dem wir jetzt gerade sind, der soll vegan sein, von vorne bis hinten. Und zwar einzig und allein aus der Tatsache heraus, dass wir gerne am Ende dieses Films schreiben wollen, dieser Film ist vegan. Ich finde, das ist ein super Motiv. Also weder Joko noch ich leben vegan. Es gibt zwar eine Person, in diesem Projekt beteiligt ist, die vegan lebt, aber die hat es nicht vorgeschlagen. Das war schon Joko gewesen, der das vorgeschlagen hat. Also, ne, was habe ich das denn gemacht? Ja, ja, auf Lederschuhe verzichten? Eigentlich müssten wir auch auf Lederschuhe verzichten. Wir haben tatsächlich irgendwie so uns vorgenommen, jetzt diesen Film komplett vegan herzustellen und alles, was in diesem Film vorkommt, soll vegan sein und es ist ein Splatter. Das heißt also, Kunstblut ist nicht, ne? Weil Kunstblut, die Wahrscheinlichkeit, dass im Kunstblut irgendwas drin ist, was irgendwie tierisch ist, ist schon relativ hoch. Vielleicht auch gar nicht und wir wollen es nur selber herstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es halt so, dass halt irgendwie wir uns halt überlegt haben, dass wir das alles irgendwie vegan haben wollen und deswegen ist die, auch das ist noch ein Grund, warum da einfach auch sehr viel selber hergestellt werden muss. Mhm. So. Nur dann können wir es auch wissen, dass es wirklich vegan ist. Ja, und das Interessante an den Projekten ist, dass, also für mich das Interessante daran ist, erstmal Sachen machen zu können, die man sich von vorne bis hinten selbst ausdenkt oder die man von vorne bis hinten selbst bestimmt. Und die Themen sind ja auch dann Themen, die wir. Also wir filmen ja auch über Sachen, die wir nicht finden. Deshalb filmen wir ja, oder deshalb machen wir ja auch die Filme, weil wir irgendwelche Sachen benennen wollen oder beschreiben wollen oder zeigen wollen, die wir sonst noch nicht gefunden haben. Wahrscheinlich auch schon wieder so ein Queer-Szenen-Problem. Ich finde es total spannend daran, irgendwie so von vorne bis hinten alles mal auszuprobieren, was an so einer Filmproduktion dranhängt. Also was mich irgendwie bei diesen Projekten, das sind ja jetzt schon mehrere gewesen, erstaunt hat, ist, als wir so angefangen haben mit diesen Filmen machen, was ja jetzt echt schon ein paar Jahre her ist, dass ich dann erst begriffen habe, dass wir damit eigentlich durchaus ein Publikum finden. Und zwar nämlich so ein Publikum, was, also wir fallen eigentlich in so eine DIY-Szene rein, weil nämlich tatsächlich ja es ja diese Ladyfeste gibt. Und Ladyfeste sind halt so Festivals, die aus der Riot Girl Bewegung entstanden sind, die halt so ein Mischmasch aus Workshops, Konzert, Party, Vorträgen irgendwie sind und ganz klar ein DIY-Konzept mit beinhalten. Und wenn wir jetzt auch noch so queere Filme machen mit so einem feministischen Hintergrund, dann passen wir natürlich total gut schon mal allein in diese ganze Ladyfest Szene irgendwie rein. So, aber eben nicht nur da, sondern eben so, dass eben so dieser, gerade dieses, also wir haben so viel Lob bekommen für dieses Selbstgemachte. Mhm. Also Wir haben so viel, das war ja gar nicht, also das war ja gar nicht der Gedanke. Der Gedanke war ja nicht, wir machen das jetzt selber, um das selber machen zu willen, sondern einfach erstmal nur, wir machen mal einen Film. So, also. Und trotzdem ist es halt so, dass wir gerade für diesen Aspekt sehr viel positives Feedback bekommen haben. Mhm. Eben gerade, oder wir sind auch wirklich zu Festivals, zu einem Filmfestival mal eingeladen worden, gerade weil es selbst, also nicht kommerziell im Sinne von, also selbst gemacht im Sinne von nicht kommerziell, nicht ausgebildet, also jetzt nicht irgendwie mit einem filmerischen Hintergrund oder einem Kamera-Hintergrund oder einem anderen Hintergrund irgendwie. Klar kommen wir alle aus verschiedenen Ecken und haben irgendwelche Erfahrungen, aus, ne, aber so in der Masse und irgendwie hat niemand von uns erstmal so eine Ausbildung gehabt oder so. Und gerade dafür sind wir dann tatsächlich auch eingeladen worden. Mhm. Und so. Und das finde ich halt ganz spannend, dass da tatsächlich irgendwie auch, ja, wie so eine Gegenparallelbewegung zu allem möglichen kommerzialisierten da ist und die auch echt riesig ist und irgendwie durchaus vernetzt und verknüpft und verbreitet, mhm. was weiß ich, da kommen dann auch die ganzen Bauwagenleute mit rein oder so. Also, oder die, so diese ganze linke Ecke eher irgendwie, die auch viel aus so einer Selbstmachecke kommt, ne? So was weiß ich, dann hin zu den Selbstversorgern oder keine Ahnung, so dieses mhm. ja irgendwie, es greift ja irgendwie alles ineinander und das verwebt sich alles schon zu so einer relativ großen Szene, in die einen relativ offen empfängt auch, finde ich, wenn man mit so einem Projekt ankommt. Auch wenn man gar nicht das deswegen gemacht hat, weil man da jetzt dringend mitmischen will in dieser ganzen Selbstmachtgeschichte irgendwie. Ist eigentlich gut. Und im Gegenzug hat es uns ja zumindest auch angeregt, dann auch wieder noch bewusster Sachen selbst zu machen in den Filmen. Mhm. Bestimmt, ja. Oder halt auch so das nochmal zu politisieren oder sowas. Was es denn mit dem Selbstmachen so auf sich hat. Ja, oder keine Ahnung, dann eben ne, andere Arten von Kultur selber machen, singen zum Beispiel. Ja. Ja, Kulturprogramme selber, Kultur selber schaffen. Wir decken so Stück für Stück eigentlich so langsam so die ganze kulturelle Breite. Und als nächstes kommt dann noch Theater, Orchester, Philharmonien. Philharmonien, ja. Klar. Ja, also der Chor, die Polyphon-Knabenchor-Schwuchteln, hat sich ja schon, also ich finde, das hat ja schon irgendwie durchaus ein, die Möglichkeit von sich in einem Zusammenhang zu bewegen, indem man irgendwie auch sowas wie, also wie sowohl persönliche Sympathien als auch irgendwie sowas wie einen politischen Ausgangspunkt oder sowas oder eine Basis irgendwie findet von irgendwie gemeinsamen Nennern. Wo man vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem anders organisierten Chor finden würde. Mhm. Sei es jetzt irgendwie, also es gibt ja so viele Chöre, auch irgendwie Homo-Chöre, ja. Aber sind die Strukturen wahrscheinlich auch nochmal anders. Also sowas wie, wir überlegen uns, welche Lieder wir nehmen und irgendwie für uns ironisch irgendwie zusammenklatschen und umgestalten oder präsentieren und tauschen uns ja auch schon darüber aus, wie das, was das bei uns sozusagen dann auslöst oder was wir da rauslesen für uns, wie das, was damit passiert, wenn wir irgendwie like the way I do mit relax irgendwie, mit vermischen. Und was den Chor jetzt betrifft, also zur Struktur des Chors, wir sind sehr wenig Leute, wir sind eigentlich kein Chor, weil wir personell unterbesetzt sind. Man jetzt ist die Katze mal wieder hier. Man ist erst ab 16 Leuten ein Chor. Das unterschreiben wir mit 10 momentan. Mist. Wir haben keinen Chorleiter, wir haben ein wechselndes Chorleiterprinzip. Das finde ich zum Beispiel auch sehr. Das Rokobo. Das rotierende Chorboss-System. das finde ich zum Beispiel, das überschneidet sich ja dann schon wieder ganz doll mit so den Filmprojekten, wo halt auch Aufgaben verteilt wurden oder Aufgaben viel demokratischer besetzt wurden oder sowas, ne? Oder fluktuieren können. Oder fluktuieren können, genau. Und wir arbeiten auch sehr unprofessionell ohne Noten. Mhm. Wir müssen uns einfach daran erinnern, was wir uns erarbeiten. Und was ich an dem Chor zum Beispiel total spannend finde, ist, und das fände ich jetzt auch nochmal spannend in Bezug auf DIY, ist ja, dass wir irgendwie so ganz klar uns so ein Professionalitätsding auch verweigern. Also wir haben irgendwie am Anfang wahrscheinlich so ein bisschen aus Schiss vor Kritik gesagt, wir sind ein Trashchor und wir sind auch nach wie vor ein Trashchor. Aber wir haben halt, niemand von uns hat irgendwie eine richtige Gesangsausbildung oder sowas. Nein, nein. Außer vielleicht, na gut, okay, Berti vielleicht, ne? Ja. Aber auch Berti hat jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie den Anspruch an den Chor, dass wir jetzt irgendwie fehlerfrei uns in jubelnde Höhen begeben und irgendwelche wahnwitzigen Mehrstimmigkeiten da trällern, sondern wir singen einfach irgendwie das, was wir mit unserem schwachen musikalischen Verständnis irgendwie als gut klingend rausfinden. Mhm. Und das, dabei bleibt es dann erstmal. Ne? Mhm. Und ganz viele von diesen DIY-Sachen folgen ja halt gerade nicht so einem Professionalitätsanspruch. Das finde ich sehr spannend, weil es natürlich, mhm, also einerseits ermächtigt es ja ganz viel, halt was du vorhin auch schon meintest, Steff, mit ich kann das machen, deshalb mache ich es jetzt einfach mal. Ich muss jetzt nicht irgendwie ein Diplom haben oder ich muss das nicht schon seit 3 Jahren gelernt haben oder sonst irgendwie. Aber andererseits nimmt es natürlich auch weg. Also es nimmt natürlich auch so ein bisschen die Möglichkeit, sich zu professionalisieren, weg. Weil wir sozusagen Plätze besetzen, die auch Leute besetzen könnten, die das Ganze professioneller könnten. Ist die Frage, ob sie Bock haben, das zu machen. Ne? Das ist wahrscheinlich wieder dann die Verzwickung mit dem Subkulturellen oder so. Naja, es ist halt schon so dieses Ding von, dadurch, dass halt irgendwie so Ausbildungen so ausdifferenziert sind heutzutage, dass halt irgendwie eigentlich für jeder Bereich relativ schnell also man hat eigentlich in jedem Bereich irgendwie relativ schnell Zugriff auf irgendjemanden, der das professionell macht oder eine professionelle Ausbildung hat. Es ist ja auch schwierig, da irgendwie diesen Anspruch überhaupt haben zu wollen. Weil man sozusagen immer irgendwas vor der Nase hat, was irgendwie dann das Ganze eben professionell ist. So. Ja. Auf der anderen Seite finde ich ja auch wiederum, dass man durch die eben auch dann eigenen Ausbildungen oder Erfahrungen ja durchaus einen gewissen Grad von Professionalität auch hat in bestimmten Dingen, den dann aber wiederum einbringen kann in Projekte, die diesen Professionalitätsanspruch im Sinne von Geld damit verdienen, auch gar nicht haben. Das finde ich ja auch wichtig. Mhm. Ne? Oder besonders erfolgreich damit sein. So. Erfolgreich im Sinne von Geld damit verdienen. Mhm. Ja, einfach so auch erfolgreich sein. Also damit irgendwie ein also sowas wie, keine Ahnung, sei es jetzt irgendwie beim Film schlägt sich das ja irgendwie dadurch nieder, dass zum Beispiel dann viele Leute einen einladen oder diese Filme recht häufig gezeigt werden und sowas. Das ist jetzt beim Chor irgendwie tendiert gegen null. Also so dieses Ding von irgendwie Bekanntheitsgrad oder dass man jetzt irgendwie so berühmt ist oder bekannt ist, dass Leute irgendwie auf einen zukommen und einen dann irgendwie für Veranstaltungen anwerben und dann und Leute irgendwie, die einen jetzt nicht so aus allernächster persönlicher Nähe irgendwie kennen, das passiert ja nicht. Und wenn wir bei größeren Veranstaltungen waren, dann war das immer auf Eigeninitiative. Mhm. Also dann war das immer von, dass wir uns angeboten haben oder da irgendwie sozusagen uns entschieden haben, dass wir dort gerne auftreten wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da so almosenmäßig rumlaufen, so können wir bitte, bitte mal bei euch singen, sondern schon dieses Ding von, wir möchten das gerne machen oder wir finden, wir passen, wir möchten da einfach gerne auftreten. Mhm. Wir versuchen das umzusetzen. Auch das macht einen, kann, schafft ja auch so eine Art Unabhängigkeit. Andererseits ist es dann auch wieder das Problem von, wenn wir immer nur Sachen machen, die wir selbst machen, die wir irgendwie aufgrund eher der Politik machen als des Erfolges, dann finde ich schon halt diese Überlegung total spannend von, ja, wovon ernähren wir uns denn eigentlich irgendwann noch? Also das finde ich, ja. Also es ist jetzt bei uns irgendwie nicht keine überlebenswichtige Frage, ne? Aber der Chor hat sich ja irgendwann auch schon mal gegründet mit dem Anspruch oder irgendwann am Anfang gab es ja mal so einen Anspruch von, wir sind nicht kommerziell und wir werden nicht irgendwo auftreten, wo es um Geld geht oder sowas, sondern wir werden nur irgendwie da auftreten, wo wir es auch wirklich verantworten können, wo wir das gut finden und wo wir, also entweder die Einnahmen irgendwie nicht vorhanden sind oder die irgendwie einem guten Zweck zugesprochen werden oder was auch immer. Was ja für ein Projekt total gut funktioniert und ich das auch total gut finde, aber ich trotzdem spannend finde, gerade aus so einer Queer-Szenen-Sicht raus, wie das ist, wenn solche Projekte halt so lebensbestimmt werden, weil sie halt politisch sind und weil man aus einem bestimmten politischen Anspruch raus so Kommerzialisierung schlecht findet oder sowas. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ich finde die Überlegung spannend. Also ich finde es total gut, solche Projekte zu haben, die nicht kommerziell sind und die sich halt nicht an solchen Regeln messen lassen von, ich muss damit jetzt was verdienen. Mhm. Ja. Und die sind ja auch, ich finde, die sind in linken Subkulturen, und da würde ich jetzt gerade Queer-Szene so ein bisschen erstmal mit runterpacken, so vom Gefühl her, sind die einfach total häufig. Mhm. Und ich finde es relativ spannend, sich anzugucken, was das bedeutet, wenn man aus so einer politischen Ecke kommt, die einem irgendwie ein Missfallen an kommerziellen Dingen mitgibt, wie man da drin jetzt eigentlich damit umgeht, dass man natürlich auch irgendwie ein bestimmtes Einkommen benötigt, um zu überleben. Naja, das passt ja schon ganz gut zu dem, was ich vorhin gemeint habe, dass ich ja finde, also ich für mich finde, dass für mich die Balance immer eher so sein sollte, dass ich mehr Zeit als Geld habe. Mhm. Also ich gehe dann eher tatsächlich das Risiko ein, im Zweifelsfall für bestimmte Sachen zu wenig Geld zu haben und weiß aber, dafür wird mir ganz viel Zeit geschenkt, die mir dann wiederum die Energie schenkt, um selber kreativ werden zu können. Oder mein Leben selbstbestimmter leben zu können, vielleicht auch. Hm. Als umgedreht. Wo ich halt einfach nicht viel Zeit habe. Ja. Weil ich das irgendwie verdienen muss, das Geld. Ja, aber es könnte zum Beispiel auch sowas bedeuten, wie wenn der Chor jetzt ein Angebot kriegen würde, trete da und da auf, ihr kriegt unglaublich viel Geld dafür. Wo wir uns dann entscheiden müssen, ne? Wollen wir es machen oder wollen wir es nicht machen? Ja. Also ja. Solche Entscheidungen finde ich dann total spannend. Ja. Wenn ja. irgendwie jetzt das Leiden am Auftritt jetzt gar nicht unbedingt so groß wäre, zum Beispiel. Also man kann natürlich irgendwie noch unterscheiden zwischen, oh Gott, nee, da gehen wir einfach nicht hin. Scheiß drauf, wie viel Geld wir dafür kriegen. Und okay, das ist okay. Und wir würden Geld dafür kriegen, würden wir das dann machen. Also das würde wahrscheinlich irgendwie Prinzipien des Chores verletzen, die wir uns irgendwann mal vorgenommen haben. Hm. Oder die wir irgendwann mal aufgestellt haben. Wobei ich schon denke, also ich persönlich würde dann schon sagen, irgendwie, hey, irgendwie, ich finde nicht, dass irgendwie DIY und Geld dafür bekommen immer sich so dringend ausschließen müssen. Hm. Irgendwie. Also, weil ich glaube, es gibt schon nochmal einen Unterschied zwischen etwas professionell machen und dafür mal Geld bekommen. Hm. Weil ich glaube schon, dass irgendwie ein gewisser Grad an Professionalität verlangt einfach ein sich Unterwerfen von irgendwie kapitalistischen Strukturen. Und das ist nicht sofort hergestellt, nur weil man mal Geld bekommt. Hm. Ich glaube, dann ist es halt erst dann sozusagen hergestellt, wenn man sozusagen tatsächlich aufgrund von Kapital oder aufgrund von so Geld für irgendwas bekommen oder aufgrund von Kontakt bekommen oder keine Ahnung, irgendwie Sachen macht, auch wenn die man eigentlich nicht machen würde, wenn man dafür kein Geld bekommen würde. Mhm. Das glaube ich schon. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Also ich glaube tatsächlich, dass der Zustand, für etwas Geld zu bekommen, wo man komplett dahinter steht und das jederzeit, dass der nicht herzustellen ist. Das kann nur sein, ne? Da glaube ich ganz fest dran, dass das eigentlich nicht funktioniert. Ich glaube, man kann dann es gibt, man kann bestreben, dass das sich weitestgehend deckt, aber die Welt funktioniert irgendwie nicht so, dass das immer geht. Das glaube ich einfach nicht. Jetzt halt die Frage, inwieweit man das dann auch immer haben muss. Ne? Also ich finde es auch durchaus legitim, Dinge zu machen, nur weil man dafür Geld kriegt. So, weil Geld ist auch nicht nur nötig, sondern auch schön ab und zu mal. Und aber ich glaube trotzdem, dass sich das einfach nicht herstellen lässt, dass das immer gleich ist, dass sich das immer deckt. Also was weiß ich irgendwie, wenn man sich jetzt selbstständig gemacht hat mit irgendwas, was man total gerne macht. Also ich nehme dann immer gerne so die diese eine Geschichte, von der die irgendwie so Stadtführungen anbietet, die das aus totaler Leidenschaft macht und so selbst inszenierte literarische Stadtführungen irgendwie anbietet. Die macht das total gerne und trotzdem wird es sicherlich irgendwann diesen Punkt geben, an dem macht sie das vielleicht mal für eine Gruppe, für die sie das einfach nicht machen würde eigentlich. Oder ein ganz super Beispiel auch irgendwie, auch eine super DIY-Geschichte eigentlich. Ich habe eine Zeit lang sehr eng mit einem Berliner Theater zusammen verwoben gelebt, die aus einem totalen DIY-Ding heraus entstanden sind, nämlich aus einem besetzten Hausprojekt irgendwie, wo halt irgendwie sie im Hinterhof angefangen haben, Theater zu spielen und die halt irgendwann einfach professionell geworden sind und wo dann einfach klar war, dass, also gerade wenn es um Kunst geht, das ist ja nochmal besonders spannend irgendwie, dass einfach klar war, dass einfach irgendwann so ein Punkt erreicht ist, da muss man einfach Kompromisse eingehen. Da gab es dann halt irgendwie einen großartigen Streit, den ich irgendwie sehr bildlich finde, wo dann dieses Theater, das spielt halt immer im Sommer Open Air und hat halt versucht halt wirklich weitestgehend immer noch diesen Selfmade-Charakter beizubehalten, obwohl sie wirklich sehr erfolgreich sind mittlerweile. Aber das, was da sozusagen mittlerweile finanzieren die sich ganz klar nicht, also die finanzieren sich nicht über das Theater. Das Theater hat sich mit Ach und Krach eventuell manchmal selber getragen, aber das auch eben nur die 3 Monate, in denen gespielt wurden. Ja. Ne? Aber die ganze Zeit davor und danach halt überhaupt nicht. Finanziert wird das Ganze durch Nebenprojekte, die ganz klar kommerziell sind. Das sind halt so Kneipen, irgendeine Disco und so. Und da gab es halt irgendwann diesen Punkt, an dem dieses Theaterstück von einer Firma gekauft wurde, von einer Wohnungsbaugesellschaft, die halt quasi ihre Firmenfeier immer abends, einmal im Jahr quasi sich das quasi als Firmenfeier leisten, da sich dieses Theaterstück, also sie quasi für sich das spielen zu lassen. Also an dem Ort, an dem normalerweise immer gespielt wird, kamen dann halt nur quasi diese Mitglieder dieser Firma, die dann halt quasi da so einen Abend draus gemacht haben. Und das Problem war aber, die haben wahnsinnig viel Geld dafür bezahlt, für dieses Ding. Ja? Und was irgendwie deutlichst mehr war, als irgendwie so normale Theatereinnahmen geben würden. Aber die Firma hat halt gesagt, 2 Stunden, das ist zu lang. Das soll nur 1,5 Stunden sein. Bitte kürzen Sie das. Und das war tatsächlich natürlich ein ganz, ganz großer Streitpunkt. Ja. Irgendwie darf das sein. Ne? Und letztendlich ist es halt passiert. Ne? Also die Firma hat halt irgendwie und die ganzen KünstlerInnen natürlich alle total durchgedreht und haben halt irgendwie gesagt, wie kann man nur? Und das ist irgendwie, ne, das ist Prostitution und da wird irgendwie die Kunst verkauft und verraten und überhaupt und das ist alles ganz schrecklich und so. Und gerade der Regisseur ist da total durchgedreht. Aber letztendlich ist es halt irgendwie, letztendlich ist es halt passiert, weil nämlich dadurch dann eben wieder andere Sachen irgendwie möglich gewesen sind. Mhm. Eben, ne? Da konnten dann eben auch mal Gagen ausgezahlt werden, die einfach sonst absolut nicht möglich gewesen wären. Mhm. So. Und das ist eben der Punkt, wo ich sagen würde, okay, dann ist das, jetzt ist es professionell. Ja. Wenn sowas passiert, dann ist es professionell. Dann kann man zwar immer noch probieren, sozusagen weitestgehend das irgendwie trotzdem sich so zu gestalten, aber solche Kompromisse muss man dann halt eingehen. Künstler drehen durch. Regisseure drehen alle durch. Alle drehen durch. Toll. Toll. Mir fällt ja bei DIY immer noch, oder ich komme bei dem Thema immer dann doch nochmal an diesen einen Punkt von, das wurde auch schon auf verschiedenen, oder das kommt immer mal wieder in verschiedenen Kontexten auf, im Zusammenhang dann mit Neoliberalismus, irgendwie alles individualisiert sich. Es gibt irgendwie sozusagen immer mehr Ansprüche, die man an sich selber stellen soll. Und dann in dem Zusammenhang ist halt dann dieses DIY-Ding halt auch recht spannend. Oder es wird, oder es, ich kannte das dann eher auch aus akademischen Texten tatsächlich daraus, dass dann die linke DIY-Kultur irgendwie auch genommen wurde, oder so als Beispiel genommen wurde, wie das so gewisse Prämissen dann wiederum in so eine, in etwas großgesellschaftlichere Zusammenhänge übernommen wird. So, also so was dann unter Mainstreamisierung dann irgendwie läuft. Also dieses Ding von, das, ja, ich weiß gar nicht, ob das dann so unter Lifestyle mehr laufen soll. Ich hab das jetzt gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich finde ja schon durchaus, dass dieses DIY-Ding sehr wohl sehr gut Hand in Hand geht mit so einem neoliberalen Gedanken. Weil ja irgendwie, was ich ja, ne, also es passt ja total gut in dieses neoliberale Bild, was Steffi auch gerade meinte, mit irgendwie dieses die Ansprüche, die man so an sich selber zu stellen hat, irgendwie immer größer werden und so. Und dass ich ja auch finde, dass gerade über so sehr, wirklich sehr große und sehr viel frequentierte Webseiten, wie zum Beispiel die Instructables irgendwie, wo halt irgendwie ganz viel irgendwie an Anleitungen, was man so selber machen kann, irgendwie reingestellt wird, dass einem dort eben vermittelt wird, so, hey, du kannst das irgendwie alles selber machen und so. Und man kriegt auch total viel Credits dafür, irgendwie so Sachen selber zu machen, irgendwie, also gerade so was, so, wenn es denn irgendwie gut aussieht und so, ne? Also es muss dann eben schon so bestimmte Ansprüche auch, also Ansprüchen gerecht werden und so, und dann gibt's unglaublich viele Credits dafür. YouTube-Videos, ja, selbstgemachte YouTube-Videos irgendwie, wenn die so, ne, die können einfach so, da gibt's so einen totalen Hype irgendwie bei so Sachen, die einfach so eindeutig selbstgemacht sind, sodass halt irgendwie auch da wieder auch ganz schön doll auch so das am eigenen Ego kratzen kann, wenn man dann nämlich irgendwie das Gefühl hat, ey, andere wie du und ich kriegen das irgendwie hin und man selber kriegt es aber nicht hin oder so. Da werden irgendwelche Sachen verlost für irgendwelche tollen Videos, die man macht, oder da werden halt irgendwelche wirklich richtig fest fetten Preise ausgelobt für irgendwelche tollen Heimwerker-Sachen oder da werden irgendwie Artikel in Zeitungen geschrieben über irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche YouTube-Stars oder was wir jetzt gerade hatten, irgendwie, ne, dieses eine Video irgendwie von der Ex-Kommilitonin von einer Freundin von uns irgendwie, die plötzlich irgendwie eine CD irgendwie gekriegt hat irgendwie mit einem echt schrottigen, aufgrund eines echt schrottigen YouTube-Videos und so. Also so, ich finde ja, dass da schon auch auf so einer, in so einer Mainstream, auf so einer Mainstream-Ebene ganz schön doll, dass auch gefördert wird, so ja, dieses Mach-selber-Ding. Ja klar, gerade aus dem Aspekt von, ich kann es mir nicht leisten, aber ich krieg's halt trotzdem hin, ne? Ja, aber mein Gott, so ein YouTube-Video hat ja noch gar nicht unbedingt was mit, ich kann es mir nicht leisten zu tun. Nee, ich meine jetzt eher so, was so Waren, also so Kauf, Kommerzgesellschaft angeht, vermittelt zu bekommen. Es ist nicht so schlimm, wenn du es dir nicht leisten kannst. Du kannst es ja auch immer noch selber machen. Und das wird halt auch gefördert oder du kriegst dann auch Credits dafür, wenn du es selbst machst. Das passt ja da total gut rein. Aber es vertuscht dann sozusagen erstmal die Tatsache, dass man vielleicht aus irgendwelchen Gründen sich es nicht leisten kann. Überhaupt gar nicht irgendwie genügend Grundlagen hat. Ja. Oder auch sowas wie dann zum Beispiel Klamotten für bestimmte Körperlichkeiten oder sowas. Ja. Dass sozusagen das ja dann an der Stelle ausgeklinkt wird, wenn man sagt, okay, dann müssen sich eben Klamottenfirmen einfach nicht damit auseinandersetzen, dass sie vielleicht irgendwie ab der und der Größe einfach nicht mehr herstellen. Ja, genau, oder ja, bestimmte Schnitte einfach gar nicht, sich darüber gar keine Gedanken machen müssen, weil die Leute sich ja dann selber drum kümmern. Ja. Ja, oder auch, also dann so rein, auf einer rein persönlichen Ebene halt irgendwie das Ding von so, ich muss das jetzt nicht können. Oder einfach so für sich dann auch mal so diese Bremse zu ziehen und zu sagen, so, nee. Ja. Dann kaufe ich mir das halt jetzt mal oder dann, was weiß ich, oder dann wege ich halt ab, wie dringend das jetzt ist oder halt aus, nur mal irgendwie dann wegzukommen von, keine Ahnung, einem, ich versage an dem Punkt, weil ich es nicht auf die Reihe bekomme oder weil ich es nicht kann oder so, dass da irgendwie dass dann schon allein daraus, dass ich sowas nicht selber machen kann, irgendwie dann so ein Mangel produziert wird. Ja, auf jeden Fall. Das geht mir schon öfter mal so. Ich surfe wirklich gerne bei Instructables oder sowas oder bei Apartment Therapy. Apartment Therapy. Ja, das ist halt so eine Seite, die beschäftigt sich halt viel mit so Wohnungseinrichtungen. Und da geht es ganz viel auch um dieses Selbstmachen-Ding. Also da geht es jetzt nicht nur, das ist jetzt nicht sowas, wo irgendwie jetzt immer großartig die Sachen gezeigt werden, wo einfach klar ist, da haben Leute einfach wahnsinnig viel Geld, die sich irgendwelche tollen Designersachen zusammenstellen, sondern da geht es wirklich um dieses, mach dir deine eigene Wohnung oder dein eigenes Haus irgendwie schön, aber gar nicht unbedingt mit so einem, ne, mach's dir irgendwie selber schön so. Mhm. Ja. Ja. Also, ja, genau, das surfe ich halt wahnsinnig gerne rum. Ich habe nur gerade überlegt, ob mach's dir irgendwie selber schön ein schöner Titel wäre. Das ist schön, mach's dir irgendwie selber schön. Und ich merke halt schon, dass da schon auch mich gerne mal so ein Gefühl beschleicht von, ich bin irgendwie unkreativ und ich kann das irgendwie nicht und ich bin nicht so cool und so kreativ und kann so und krieg dann irgendwie so ein Gefühl von, ich bin irgendwie minderwertig, weil ich irgendwie nicht so coole Ideen habe, meine Wohnung einzurichten oder so. Ich würde gerne noch eine, mich würde das total freuen, wenn Leute, die das hören, mal so in die Kommentare schreiben, was sie denn so selber machen. Das würde ich echt spannend finden. Ja. Und warum. Also, das fände ich, es wäre mir eine unglaublich große Freude. Ich habe auch bald Geburtstag, man könnte es als Geburtstagsgeschenk verstehen. Du wünschst dir einfach schon mal. Ich wünsche mir schon mal zum Geburtstag Kommentare, was Leute denn so selber machen. Ja. Das finde ich echt toll. Würde mich total freuen. Ja, wenn wir das nächste Mal podcasten, hatte ich schon Geburtstag. Ja, das stimmt. Ich überlege gerade auch nochmal, so dieser Aspekt von DIY und Alltag, ob das irgendwie so, wie alltäglich das für mich eigentlich ist und auch nicht. Weil es hat irgendwie schon noch so Projekte, schon nochmal immer so einen extra Sonderstatus. Was meinst du jetzt genau mit Projekten? Alles Mögliche. Also tatsächlich über alles, was wir bisher geredet haben, irgendwie. Von welche Sachen sind davon tatsächlich irgendwie mal alltäglich oder passieren dann regelmäßig? Davon, also mir fällt nämlich spontan nichts ein. Cool. Weil das, mal vom Kochen abgesehen, aber das scheint ja mehr so eine Grauzone zu sein. Kann ich auch gut verstehen. Also ich würde es jetzt auch nicht dringend mit einnehmen. Vielleicht ist das, macht das auch nochmal was aus, diesen DIY-Gedanken, weil ich überlege gerade, ja, vielleicht ist es echt, stimmt, vielleicht ist es echt so ein extra Ding auch. Wobei, ich kenne durchaus auch Leute, die so viele Sachen selber machen, die ich mir nie selber machen würde. Das geht dann echt schon so, echt eher in so Richtung Selbstversorger. Hm. Selber Klamotten, wirklich fast alles selber herstellen, was man so an Klamotten hat. So gut wie alles an Nahrung selber, also was weiß ich, ne, Brot backen oder selber produzieren. Oder dann eben auch so aus dem eigenen Garten die Gemüse nehmen und so weiter und so fort. Na gut, dafür braucht man einen Garten, ne? Ja, egal, aber die haben die halt. Also irgendwie, ich habe halt gerade an eine Freundin gedacht, die haben halt einfach irgendwie so die Ressourcen oder irgendwie, da ist das halt einfach so auch so ein Grundgedanke, irgendwie da wirklich möglichst viel irgendwie selber herzustellen und quasi bis, dass es eben im Prinzip wirklich auf so eine Selbstversorgung-Geschichte hinausläuft. Und dann ist halt die Frage, inwieweit das, na, von außen betrachtet würde ich ja sagen, es ist schon eher so ein DIY-Ding. Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, da das halt so Alltag ist, für die ist das vielleicht gar nicht unbedingt so ein Gedanke von, das ist so ein DIY-Ding, sondern das ist halt so der Alltag, der halt irgendwie dadurch bestimmt ist, dass halt Zeit dafür drauf geht und Energie dafür drauf geht, das zu machen. Also ich finde, ich mache relativ viel selbst und da sind auch Sachen dabei, die ich immer selbst mache, zum Beispiel. Zum Beispiel? Also, ein lustiges Beispiel, das ist jetzt kein Alltag oder es ist halt ein sehr weit auseinandergezogener Alltag. Ich mache mir immer meinen Kalender selbst. Also, und das ist schon so doll, dass ich kaufe mir einfach, wenn ich mir den nicht kaufe, dann, oder wenn ich mir den nicht selber mache, dann hätte ich halt keinen, weil ich ihn mir nicht kaufe, weil ich mich irgendwie so dran gewöhnt habe, an so eine bestimmte Aufteilung der Woche, dass ich das, und dann, an so ein bestimmtes Aussehen, dass ich das irgendwie selbst machen muss. Trotzdem, finde ich, bleibt das Bewusstsein darüber, dass es halt selbst gemacht ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei so einem alltäglichen, das ist ja auch eine Entscheidung, da irgendwie hinzukommen, zu sagen, wir versuchen möglichst viel, meinetwegen jetzt Nahrungsmittel, selbst anzubauen. Ich denke schon, gerade irgendwie, wenn man eigentlich halt die Alternativen ständig vor der Nase hat, bleibt das schon im Bewusstsein. Ist jetzt vielleicht anders, wenn ich aufs Land gehe, wo, also irgendwie in die Einsamkeit, wo einfach nichts los ist und ich relativ viel Mühen auf mich nehmen müsste, in die nächste Stadt zu kommen, um mir irgendwie Nahrungsmittel zu kaufen oder so, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes, als sich in relativer Stadtnähe oder so halt mehr auf so ein Eigenversorger-Ding einzulassen. Also ich glaube schon, dass das schon noch bewusster ist. Oder dass das schon auf so einer anderen Ebene noch abläuft von, ist es eine tägliche Entscheidung, das weiterzumachen. Oder halt dafür bestimmte Mühen auf sich zu nehmen. Oder was mir ja noch eingefallen ist, das hast du vorhin gesagt, und das fiel mir bei dem Selbstversorger-Ding nochmal wieder ein, was ich ja total spannend finde, bei dem, was ja auch bei dem Weihnachtsmarkt irgendwie so durchgedrungen ist, ist so diese Nähe von Selbstgemachten an sowas Patriotisches, ne? Oder sowas Ursprüngliches. Ja, wo dann halt Ursprünglichkeit auch gerne, also Ursprünglichkeit an sich ist ja schon ein sehr zweifelhaftes Wort, aber wenn das dann auch noch verknüpft wird mit Patriotismus, dann wird es besonders komisch. Ja. Also ich finde zum Beispiel, das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich dann immer wieder denke, also wo ich mich selbst dann auch prüfe oder hinterfrage, dass ich da irgendwie nicht in so ein komisches Tümelei-Ding, keine Ahnung was, rein. Ich bin irgendeine Tümelei, keine Ahnung, reinrutsche. Also keine Ahnung, wie jetzt, wo wir irgendwie den Winter über relativ viel. Also ich finde, gerade beim Essen ist das irgendwie so eine ganz lustige Frage, wo wir den Winter über relativ viel regionalen Kram gefuttert haben. Es ist ja irgendwie, einerseits ist es ja total lustig, ne? Regionalen Kram zu futtern. Total lustig. Was haben wir gelacht? Sinnvoll, weil halt die Sachen nicht so weit transportiert werden und irgendwie kleinere Bauern unterstützt werden oder was auch immer. Oder Ökohöfe unterstützt werden oder andererseits schwingt aber halt häufig sowas mit wie, ja, keine Ahnung, dass irgendwie Pastinaken irgendwie vergessen wurden von unserer Kultur oder so, dass man sie sich jetzt rückerobert oder was auch immer. Und dann so denkst du, naja, gut, das kommt ja immer auf die Beweggründe an. Ich meine, ich esse die Pastinaken ja nicht, weil ich irgendwie finde, dass in dieser Kultur immer wieder mehr Beachtung finden soll, sondern nee, klar, weil es halt lecker ist. Klar, aber weil ich gerne Abwechslung habe. Ja, klar, aber die Nähe ist halt irgendwie, die Nähe finde ich halt teilweise gruselig. Und wenn dann zum Beispiel sowas kommt wie dieser Weihnachtsmarkt, wo diese ganzen Labels irgendwie Heimat Schnick, Heimat da, Ur irgendwas, ich Familie. Und Natur und genau, dann finde ich das schon so ein bisschen gruselig. Und dann finde ich halt, das sind dann auch so eine etwas fragwürdige Ausprägung eines DIY-Gedankens, wenn es irgendwie zu so einem wir nutzen jetzt unsere Ressourcen, weil sie besser sind oder weil es so heimatlich wird dadurch oder so. Ich glaube, es werden halt auch schon so bestimmte kulturelle Dinge aufgegriffen in diesen Sachen. Also sowas was weiß ich, von den jeweiligen Leuten zum Beispiel dann so Kindheitserinnerungen oder sowas, Dinge, die sie irgendwie mit sowas wie Elternhaus verbinden oder sowas. Irgendwelche Sprüche aus irgendwelchen Kinderbüchern. Oder also sowas, es hat schon sowas so generationsmäßig, dass man da irgendwie nochmal auf was zurückgreift an kulturellem Gut und sowas. Und das halt dann eben dieses Nachkriegs-Deutschland-Bürgertum-Dinge sind. Ja. Die dann auf einmal irgendwie hübsch gemacht und schick daherkommen. Ja. So. Und da finde ich es dann zum Beispiel total gut, dass es, also da finde ich, gibt es dann eben doch noch so andere Möglichkeiten, wenn, was weiß ich, dieses Radical Crafting oder was auch immer, wo dann halt, also zum Beispiel so Sticken oder sowas, wenn ich das irgendwie einfach so mache, dann hat es ja auch sowas sehr, es ist ja schon auch schnell in so einem Bereich von sehr ursprünglich oder so sehr mit so Heimat auch verbunden und so trautes Heim halt und halt so diese ganzen Assoziationen, die mit sowas dann auch auftauchen können. Und wenn ich das dann noch irgendwie durch so den Inhalt wiederum widerlege, dann finde ich das gut umgesetzt. Oder? Ja, finde ich auch super. Also wenn eben zum Beispiel statt trautes Heim Glück allein oder eigener Herd ist Goldes wert irgendwie in der Küche dann eben sowas wie Homo Sweet Homo oder so steht. Oder das heißt irgendwelche politischen Parolen oder Symboliken oder sowas verwendet werden. Oder halt dann eben an Orten genutzt werden, wo sie sonst gar nicht auftauchen würden. Und das ist, glaube ich, dann tatsächlich doch nochmal der Unterschied, wenn wir jetzt irgendwie, oder wenn du jetzt strickst oder so, dass das halt schon auch nochmal aus einem anderen Bewusstsein über das Stricken selbst passiert. Ja, klar. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es halt wichtig ist, das nicht aus einer, also ich finde den kritischen Blick, also das ist halt irgendwie immer, ne, der kritische Blick ist halt wichtig, sich bewusst zu sein, dass so DIY auch eine unhinterfragte Tradierungskonnotation haben kann, die der man sich bewusst sein muss und auf die man kritisch gucken muss irgendwie. Und letztendlich ist es halt natürlich, ja, wie halt bei vielen Sachen, die mit Queerness irgendwie zu tun haben, ganz doll ein, es kommt halt immer drauf an, was man dabei denkt und aus welcher Motivation heraus man irgendwas macht und nicht, was man nur macht. Ja. Also. Wir labern schon wieder ganz schön lange, ne? Ja, wirklich. Der heterosexuelle Schal fehlt noch. Ja, mir fällt leider auch nicht so wirklich eine gute Frage dazu ein. Das ist so ein bisschen, das passt nicht so ganz zu dem Prinzip der lustigen Fragerunde. Nee. Vielleicht lassen wir es einfach ausfallen. Wir dürfen das auch nicht forcieren. Nein. Wirklich nicht. Es wäre nicht authentisch. Dafür haben wir ein tolles Lied. Ja, oh, ja. Genau. Ach. Ein tolles Lied. Steph. DIY! Kannst du. DIY! Ich kann das nicht ankündigen. Wieso? Aber du machst doch immer die Musik ankündigen. Wir können auch mal die Musik ankündigen. Ja, eben, ich habe das wir doch gemacht, weil ich mich bisher darum gekümmert habe. Achso, ich fand es immer schön, wenn du das gemacht hast. Achso, jetzt habe ich mich aber leider nicht drauf vorbereitet. Mist. Tja. Also vorher müssen wir noch unseren Homie grüßen. Genau, Homie. Und dann muss ich mich auch noch furchtbar bedanken, weil ich mich aufgrund von jetzt einen rasanten Schritt vom Walkman-Benutzer zum iPod-Benutzer gemacht habe. Mit diesem Schritt kann ich emotional noch gar nicht richtig umgehen. Aber es ist toll. Was dazu geführt hat, dass Joko da noch keine eigene Musik drauf gespielt hat. Überfordert. Das mache ich jetzt meine Kassetten. Ich weiß auch gar nicht, wie ich meine Kassetten da reinkriege. Die Platten erst. Die Platten. Nein, die hatte ich ja vorher auch nicht unterwegs. Na, okay, also das Stück, das wir heute spielen, ist ein selbstgemachtes Stück von Marlene und mir, ne? Ja, wir beide haben das gemacht. Und zwar zu einem unserer Filme. Damals. Titel? Titel des Films? Ja, Titel des Films. Titel des Films, natürlich Kai. Titel des Lieds, Hasenohren. Hasenohren, genau. Hasenohren. Wir haben das gemacht, original auf Fruity Loops. Total gut. Und haben das gemacht, weil wir uns halt im Zuge des Films erkundigt hatten oder informiert hatten, wie das ist, so mit GEMA und was wir denn so an Musik benutzen dürfen. Und es sollte damals auch queere Musik sein. Es sollte queere Musik sein. Und das, daran sind wir dann gescheitert bei unserer Recherche, weil wir gar nicht genug fröhliche, queere Musik irgendwie, wir brauchten Partymusik. Also haben wir dann uns direkt vor den, haben wir uns dann vor den Rechner gesetzt und haben dann irgendwie so in einer Hau-Rock-Aktion so ein paar Titel zusammengeschustert. Genau, ne? Und eins davon ist einfach extrem toll geworden. Darauf bin ich auch immer noch total stolz, weil ich immer noch nach wie vor total super finde. Und zwar war der auch an, das Lied ist gewidmet Christiane, einer unserer Mitfilmerinnen, die so gerne Hasen mag und die nicht mit Hasenohren durch den Film laufen durfte, weil das zu klamaukig gewesen wäre, wie die Regisseurin meinte. Und deshalb gab es dann noch das Hasenohrenlied, damit wenigstens ein paar Hasenohren im Film vorkommen. Genau. Und das spielen wir jetzt. Genau, das kommt jetzt hinten dran gehängt. Wir melden uns wieder Anfang April. Jawohl. Jau. Thema wissen wir noch nicht so genau. Wir haben schon so ein paar Ideen. Schauen wir mal. Gerne weiterhin Themenvorschläge. Ja, wir bedanken uns sehr für die Themenvorschläge. Ja, wir greifen das auch auf. Also wir haben tatsächlich auch schon, wir diskutieren da durchaus drüber, was wir denn davon mal, was uns so an Themenvorschlägen herangetragen wird, was wir denn davon mal wirklich auch besprechen. Und wie gesagt, ich würde mich wirklich sehr über eigene Berichte über Selbstmachen, DIY, freuen. Total. Würde ich mich wahnsinnig darüber freuen. Das finde ich auch sehr spannend. Ja, dann. Okay. Schönen Frühlingsanfang, ne? Ja. Ach ja. Toll. Kommt vielen in die Dank. Sommerzeit. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Bis April. Marcel Ohren.